Surfen. Bei dieser Mutprobe hält man sich von außen an fahrenden Zügen fest oder steht während der Fahrt auf dem Dach des Zuges wie ein Surfer. Eben. Im gleich zu hörenden WDR3-Hörspiel Morgen ist Regen geht es um eine Gruppe solcher S-Bahn-Surfer. Für einen endete an diesem Morgen die Mutprobe tödlich. Was tun, fragt sich die Gang und trifft eine falsche Entscheidung. Regen von Guy Helminger. Regie Jörg Schlüter. Was meinst du? Nix. Musst doch was meinen. Meiner Meinung nach. Ach, komm schon, Kerm. Weiß nicht. Ging so schnell. Erst hängt er noch dran. Ich sehe ihn. Das war ein Bild. Dann ist er weg. Wie weg? Einfach weg. Da verstehst du nicht mehr. Da weg eben. Und der Zug? Der Zug. Der hat gehalten. Nicht direkt, aber dann doch. Weil er Fregel gesehen hatte. Klugscheißbuch. Ja, quietscht so. Vollbremsung steht. Und Fregel. Sag schon. Und Fregel. Mann, ich weiß nicht. Tot. Tot. Der ist unter die Räder gekommen, hat sich nicht halten können, ist abgerutscht. Erst hängt er noch dran, vom Bahnhof bis hierher. Dann ist er weg. Das war doch Wahnsinn. Wusste Fraggle. Hat er so geplant. Endlich was ganz Großes. Nicht nur mit der S-Bahn von Haltestelle zu Haltestelle. Das kannst du gar nicht aushalten. Von Bahnhof zu Bahnhof. Richtig mit Zug und so. Hier, übers Gleis. Ich hab ihn kommen sehen. Zuerst nur den Zug. Der rast, der kommt näher. Affenzahn. Dann sehe ich Fraggle. Hängt irgendwie dran. An der Tür hängt der. Er hat sich ins Metall gekrallt. Wow. Ich sehe sein Gesicht. Er ist glücklich. Ich schreie. Wow. Dann ist er vorbei. Ich sehe seinen Rücken. Die Lederjacke. Dann ist er weg. Was hast du so früh hier gemacht heute Morgen? Zeuge. Fraggle braucht einen Zeugen. Hätte ihm doch keiner geglaubt. Von einem Bahnhof zum anderen. Ich hab Foto gemacht. Du hast Foto gemacht? Zeig. Noch im Apparat. Bist du zu Fraggle hin? Bin ich. Und? Nix und. War tot. Und der Fahrer? Hat die Polizei gerufen. Bin dann weg. Du bist weg? Sag da doch. Einfach weg? Soll er zimbulen oder was? Mann, Flader, die wollen doch wissen, wer er ist. Wollen die. Aber ich bin weg. Da triffst du Fraggle gestern noch, sprichst über Surfen und so und nur ist er tot. Von einem Bahnhof zum anderen. Weiß Olif schon? Woher denn? Brauchst du ihm nicht sagen. Na klar. Besser wir als jemand anders. Der ist dem Fraggle richtig hinterher immer. der Olif. Wo der Fregel ging, da war der Kleine auch. Pubertät. Klugscheißbuch. Einer muss ihm sagen. Vorbild war der Fregel. Hat super gesurft an der S-Bahn. Von Halte zu Halte. Der dreht durch, sag ich euch. Der Olif hält das nicht aus. Ihm noch ein Kind, was kam? Der Fregel ist in Venezuela. Was? Der Fregel ist nicht tot. Der ist nach Venezuela. Hör auf mit der Scheiße, das merkt er. Seid ihr bekloppt? Der Olif kriegt das nicht spitz. Der Fregel ist in Venezuela. Du willst den verscheißern? Nein, willkommen nicht. Trotzdem keine gute Idee. Die Beste. Olif braucht keine Trauer nicht, ist alles scheiße genug. Und was ist, wenn er was merkt? Was soll denn sein? Merkt er eben nicht. Halte ich nix von. Fragt dich eben keiner. Der Fregel ist nach Venezuela.